Darüber wird uns wohl nur der Magier selbst unterweisen können. Ob uns wohl dieser Herr Gelegenheit verschaffen würde, mit seinem Gefangenen zu sprechen? Sehr wohl, gnädiger Herr. Ich werde es zu veranlassen wissen. Wenn sich die Herren morgen früh, kurz nach Sonnenaufgang, am Nebeneingang des Gefängnisses am Markusplatz einfinden wollen, Sie werden dann Gelegenheit haben, eine Unterredung mit dem Delinquenten zu haben. Sie haben uns nicht erwartet, mein Freund, nicht wahr? Nein. Was wollen Sie von mir? Ich bin gekommen, um über zwei Punkte Erklärung von Ihnen zu verlangen. Die eine sind Sie mir schuldig, und es wird Ihr Schaden nicht sein, wenn Sie mir auch die andere Frage beantworten. Meine Rolle ist ausgespielt. Mein Schicksal steht in Ihren Händen. Ihre Aufrichtigkeit allein kann es erleichtern. Fragen Sie, gnädigster Herr. Ich bin bereit zu antworten. Denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Sie haben mich das Gesicht des Armeniers in Ihrem Spiegel sehen lassen. Wodurch bewirkten Sie dieses? Es war kein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pastellgemälde hinter einem Glas, das einen Mann in armenischer Kleidung vorstellte, hat Sie getäuscht. Aber wie konnten Sie meine Gedanken so gut wissen und gerade auf den Armenier raten? Dieses war gar nicht schwer, gnädigster Herr. Sie haben sich bei Tische in Gegenwart Ihrer Bedienten über die Begebenheit öfters ausgelassen, die sich zwischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit einem Jäger, der in Ihren Diensten steht, zufälligerweise in der Judäka Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wusste, als mir zu wissen nötig war. Wo ist dieser Jäger? Ich schwöre Ihnen, dass ich nicht das Geringste davon weiß, gnädigster Herr. Ich selbst habe ihn nie gesehen. Fahren Sie fort. Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nachricht von Ihrem Aufenthalt und Ihren Begebenheiten in Venedig. Und zugleich entschloss ich mich, Sie zu nützen. Sie sehen, gnädigster Herr, dass ich aufrichtig bin. Ich wusste von Ihrer geplanten Spazierfahrt in der Gondel und ein Schlüssel, der Ihnen von ungefähr entfiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an Ihnen zu versuchen. Wie? So hätte ich mich also geirrt? Das Stückchen mit dem Schlüssel war Ihr Werk und nicht des Armeniers? Der Schlüssel, sagen Sie, wäre mir entfallen? Als Sie die Börse zogen. Und ich nahm den Augenblick wahr, da mich niemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verdecken. Der Mann, bei dem Sie das Lotterielos kauften, war im Verständnis mit mir. Er ließ sie aus einem Gefäße ziehen, wo keine Niete zu holen war. Und der Schlüssel lag längst in der Tabatiere, ehe sie von Ihnen gewonnen wurde. Nun begreife ich vieles. Und der Barfüßermönch, der sich uns in den Weg warf und uns so feierlich anredete? War der Nämliche, den man, wie ich höre, verwundet aus dem Kamine gezogen. Aber sagen Sie uns nun, wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand über dem Kamin erschien? Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüberstehenden Fensterladen angebracht war, wo Sie auch die Öffnung dazu bemerkt haben werden. Die Gestalt schien wirklich eine flüchtige Ähnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben. Besonders traf es ein, dass sie sehr blond war. War dieses bloßer Zufall oder woher schöpften Sie diese Kenntnis? Eure Durchlaucht erinnern sich, dass Sie über Tische eine Dose neben sich hatten liegen gehabt, auf welche das Porträt eines Offiziers in Emaille zu sehen ist. Ich fragte Sie, ob Sie von Ihrem Freunde nicht irgendein Andenken bei sich führten, worauf Sie mit Ja antworteten. Daraus schloss ich, dass es vielleicht die Dose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gefasst Und weil ich im Zeichnen sehr geübt, doch einen Blick für die Eigenarten einer Physiognomie habe, so war es mir ein leichtes, dem Bilde eine flüchtige Ähnlichkeit zu geben, die Sie wahrgenommen haben. Und umso mehr, da die Gesichtszüge des Marquis sehr ins Auge fallen. Aber die Gestalt schien sich doch zu bewegen. So schien es. Aber es war nicht die Gestalt, sondern der Rauch, der von ihrem Scheine beleuchtet war. Und der Mensch, welcher aus dem Schlund herabstürzte, lieh dann wohl der Erscheinung seine Stimme? Ganz recht. Wie kam es aber, dass in eben dem Moment, als der Geist erschien, wir alle einen elektrischen Schlag empfanden? Wie bewirkten Sie diesen? Die Maschine unter dem Altar haben Sie entdeckt. Sie sahen auch, dass ich auf einem seidenen Fußteppich stand. Ich ließ sie in einem halben Mond um mich herum stehen und einander die Hände reichen. Als die Zeit gekommen war, winkte ich ihnen, mich bei den Haaren zu fassen. Das Kruzifix war der Konduktor. Und sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte. Ich gestehe, dass dies alles mit großer Umsicht ins Werk gesetzt war. Aber ein Hauptumstand ist noch zurück, worüber ich Licht von Ihnen verlange. Wenn es in meiner Gewalt steht und... Keine Bedingungen. Denken Sie an die Situation, in der Sie sich befinden. Wer war dieser Unbekannte, vor dem wir Sie niederstürzen sahen? Was wissen Sie von ihm? Woher kennen Sie ihn und was hat es für eine Bewandtnis mit dieser zweiten Erscheinung, die ja offenbar in seinem Dienst stand? Gnädigster Prinz. Als Sie ihm näher ins Gesicht sahen, stießen Sie einen lauten Schrei aus und stürzten nieder. Warum das? Was bedeutete das? Dieser Unbekannte, gnädigster Prinz. Ja, bei Gott, gnädigster Prinz, dieser Unbekannte ist ein schreckliches Wesen. Was wissen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Verbindung? Hoffen Sie nicht, uns die Wahrheit zu verhehlen. Davor werde ich mich wohl hüten. Denn wer steht mir dafür, dass er nicht in diesem Augenblick unter uns weilt? Wo? Wer? Das ist ja nicht möglich. Oh, diesem Menschen, oder wer es sein mag, sind Dinge möglich, die noch weit weniger zu begreifen sind. Aber wer ist er denn? Woher stammt er? Armenier oder Russe? Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergründlichen. Keines Degens Spitze kann ihn durchbohren. Kein Gift kann ihm etwas anhaben. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah. Nie ist ein Weib von ihm berührt worden. Kein Schlaf besucht seine Augen. Von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, über die er nicht Herr ist. In welcher niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat. So? Und was ist das für eine Stunde? Die erste nach Mitternacht. Sobald die Glocke den 12. Schlag tut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Niemand weiß, wo er dann hingeht, noch was er da verrichtet. Aber... bemerkt man nichts Außerordentliches an ihm bei seiner Zurückkunft? Nichts, als dass er bleich und abgemattet aussieht. Und man hat es zum wenigsten nie versucht, ihm diese Stunde zu verbergen? Oder ihn so in Zerstreuung zu verwickeln, dass er sie übersehen musste? Ein einziges Mal, sagt man, überschritt er den Termin. Sein Puls schlug nicht mehr. Alle Mittel, die man anwendete, ihn wieder zu erwecken, waren fruchtlos. Und dieser Zustand hielt an, bis die Stunde verstrichen war. Dann belebte er sich plötzlich von selbst wieder, schlug die Augen auf und fuhr in der nämlichen Silbe fort, worin er war unterbrochen worden. Alles Bisherige haben Sie bloß vom Hörensagen. Und doch schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgendeine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mitverwickelt gewesen? Verhehlen Sie uns nichts. Wenn ich hoffen kann, dass Sie solche nicht gegen mich zeugen lassen wollen, so will ich Ihnen wohl eine merkwürdige Begebenheit mit diesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war. Es mögen nun an die 15 Jahre sein, als ich in Neapel, wo ich mit ziemlichem Glück meine Künste trieb, mit einem gewissen Lorenzo, Chevalier des Ordens von St. Stephan, Bekanntschaft machte, einem jungen und reichen Kavalier aus einem der ersten Häuser des Königreichs, der mich mit Verbindlichkeiten überhäufte und für meine Geheimnisse große Achtung zu tragen schien. Er entdeckte mir, dass der Marchese, sein Vater, ein eifriger Verehrer der Kabbala wäre und sich glücklich schätzen würde, einen Weltweisen, wie er mich zu nennen beliebte, unter seinem Dache zu wissen. Der Greis wohnte auf einem seiner Landgüter an der See, ungefähr 7 Meilen von Neapel, wo er beinahe in gänzlicher Abgeschiedenheit von Menschen das Andenken eines teuren Sohnes beweinte, der ihm durch ein schreckliches Schicksal entrissen ward. Der Chevalier ließ mich merken, dass er und seine Familie in einer sehr ernsthaften Angelegenheit meiner wohl gar einmal bedürfen könnten, um von meiner geheimen Wissenschaft vielleicht einen Aufschluss über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel fruchtlos erschöpft worden wären. Die Sache selbst verhielt sich folgendermaßen. Dieser Lorenzo war der jüngere Sohn des Marchese, weswegen er auch zu dem geistlichen Stand bestimmt war. Die Güter der Familie sollten an seinen älteren Bruder fallen. Geronimo, so hieß dieser ältere Bruder, hatte mehrere Jahre auf Reisen zugebracht und kam ungefähr 7 Jahre vor der Begebenheit, die ich jetzt erzähle, in sein Vaterland zurück, um eine Heirat mit der einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Hauses zu vollziehen, worüber beide Familien schon seit der Geburt dieser Kinder übereingekommen waren, um ihre ansehnlichen Güter dadurch zu vereinigen. Geronimo und Antonie waren miteinander auferzogen worden und hatten frühzeitig ein zärtliches Verständnis. Eine 4-jährige Entfernung hatte es vielmehr noch angefeuert als erkältet. Und Geronimo kehrte ebenso treu und ebenso feurig in die Arme seiner Braut zurück. Die Entzückungen des Wiedersehens waren noch nicht vorüber und die Anstalten zur Vermählung wurden auf das Lebhafteste betrieben, als der Bräutigam verschwand. Man schickte Boten nach ihm aus, Fahrzeuge suchten ihn auf der See. Niemand wollte ihn gesehen haben. Es wurde Nacht und er erschien nicht. Es wurde Morgen, es wurde Mittag und Abend und noch kein Geronimo. Schon fing man an, den schrecklichsten Mutmaßungen Raum zu geben. Als die Nachricht einlief, ein algerischer Korsar habe vorigen Tags an dieser Küste gelandet und verschiedene von den Einwohnern seien gefangen weggeführt worden. Der alte Marchese bietet nun alles auf, um seinen vermutlich entführten Sohn wiederzugewinnen. Vergebens. Die Schiffe, die man aussendet, um nach dem Verschollenen zu fahnden, kommen unverrichteter Dinge zurück. Der Schmerz der Familie ist ohne Grenzen. Der Marchese verfällt in Schwermut, die Gräfin erkrankt, dass man für ihr junges Leben fürchtet. 5 Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Gram und Alter näherten den alten Marchese dem Grabe. Mit jedem neu vereitelten Versuch sank die Hoffnung, den Verschwundenen wiederzufinden. Er sah den Untergang seines Hauses, der durch eine kleine Regelabweichung zu verhüten war, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, den jüngeren Bruder auf Unkosten des Eltern zu begünstigen. Um seine Verbindungen mit dem gräflichen Hause zu erfüllen, brauchte nur ein Name geändert zu werden. Der Zweck beider Familien war auf gleiche Art erreicht. Gräfin Antonie mochte nun Lorenzos oder Geronimos Gattin heißen. Wer diesen Schritt allein verzögerte und am hartnäckigsten bekämpfte, war derjenige, der das meiste dabei gewinnen sollte. Lorenzo. Ungerührt von dem Reiz unermesslicher Güter, unempfindlich selbst gegen den Besitz des liebenswürdigsten Geschöpfs, das seinen Armen überliefert werden sollte, weigerte er sich mit der edelmütigsten Gewissenhaftigkeit, einen Bruder zu berauben, der vielleicht noch am Leben wäre und sein Eigentum zurückfordern könnte. Aber alle Gründe, welche die brüderliche Delikatesse ausfand, waren nicht vermögend, den alten Marchese mit der Idee auszusöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatte. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von 2 Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar führen sollte. Während dieses Zeitraums wurden die Nachforschungen aufs Eifrigste fortgesetzt. Lorenzo selbst tat verschiedene Seereisen, setzte seine Person manchen Gefahren aus. Keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Verschwundenen wiederzufinden. Aber auch diese 2 Jahre verstrichen fruchtlos wie alle vorigen. Und Gräfin Antonie? Von ihrem Zustande sagen Sie uns nichts. War sie denn wieder genesen von ihrer schweren Krankheit? Sollte sie sich so gelassen in ihr Schicksal ergeben haben? Ich kann das nicht glauben. Antoniens Zustand war der schrecklichste Kampf zwischen Pflicht und Leidenschaft, Abneigung und Bewunderung. Die uneigennützige Großmut der brüderlichen Liebe rührte sie. Sie fühlte sich hingerissen, den Mann zu verehren, den sie nimmermehr lieben konnte. Zerrissen von widersprechenden Gefühlen blutete ihr Herz. So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Sie sehen nun schon, wohin uns dies führte. Ich wurde von meinen Gastgebern dazu ausersehen, den Geist des Verstorbenen herbeizuzitieren. Wobei ich mir nur 14 Tage Frist ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, würdig darauf vorzubereiten. Nachdem dieser Zeitraum verstrichen und meine Maschinen gehörig gerichtet waren, benutzte ich einen schauerlichen Abend, wo die Familie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt war, um meine Beschwörung durchzuführen. Ich errate, wen Sie uns jetzt aufführen werden. Aber fahren Sie nur fort, fahren Sie fort. Nein, gnädigster Herr. Die Beschwörung ging ganz nach Wunsch vorüber. Aber wie? Wo bleibt der Armenier? Sorgen Sie sich nicht. Der Armenier wird nur zu zeitig erscheinen. Ich lasse mich in keine Beschreibung des Gaukelspiels ein, die mich ohnehin auch zu weit führen würde. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der Tote selbst erschien in barbarischem Sklavenkleid, eine tiefe Wunde am Halse. Sie bemerken, dass ich hierin von der allgemeinen Mutmaßung abging, die ihn hatte in den Wellen umkommen lassen. Denn ich hatte Ursache zu hoffen, dass gerade das Unerwartete die Glaubwürdigkeit steigern würde. Ich glaube, dass dies sehr vernünftig gehandelt war. Denn in einer Reihe außerordentlicher Erscheinungen müsste, deucht mir, just die wahrscheinlichere stören. Doch ich habe Sie unterbrochen. Vollenden Sie Ihre Erzählung. Ich ließ die Frage an den Geist ergehen, ob er nichts mehr sein nenne auf dieser Welt und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm teuer wäre. Der Geist schüttelte 3-mal das Haupt und streckte einer seiner Hände gen Himmel. Ehe er wegging, streifte er noch einen Ring vom Finger, den man nach seinem Verschwinden auf dem Fußboden liegend fand. Als die Gräfin ihn genauer ins Gesicht fasste, war es ihr Trauring. Ihr Trauring? Ihr Trauring? Aber wie gelangten Sie zu diesem? Es war nicht der rechte, gnädigster Prinz. Ich hatte ihn, es war ein Nachgemachter. Ein Nachgemachter? Zum Nachmachen brauchten Sie ja den rechten. Und wie kamen Sie zu diesem, da ihn der Verstorbene gewiss nie vom Finger brachte? Das ist wohl wahr, aber aus einer Beschreibung, die man mir von dem wirklichen Trauring gemacht hat. Die Ihnen wer gemacht hatte? Schon vor langer Zeit. Es war ein ganz einfacher goldener Ring mit dem Namen der jungen Gräfin, glaube ich. Aber Sie haben mich ganz aus der Ordnung gebracht. Wie ging es weiter?

Das ist meines Mörders Stimme, rief eine fürchterliche Gestalt, die auf einmal in unserer Mitte stand, mit bluttriefendem Kleide und entstellt von grässlichen Wunden. Aber um das Weitere frage man mich nicht mehr. Meine Sinne hatten mich von dem Augenblicke an verlassen, als ich die Augen auf die Gestalt warf. Allen anderen, die zugegen waren, war es ebenso gegangen. Da wir wieder zu uns selber kamen, rang Lorenzo mit dem Tode. Mönch und Erscheinung waren verschwunden. Nicht lange nach dieser Begebenheit geschah es, dass man einen Brunnen auszuräumen hatte, der im Hinterhofe des Landhauses unter wildem Gesträuche versteckt und viele Jahre lang verschüttet war. Da man den Schutt durcheinander störte, entdeckte man ein Totengerippe. Sie sehen nun, gnädige Herren, Sie sehen, worauf sich meine Bekanntschaft mit diesem russischen Offizier oder diesem Armenier gründet. Urteilen Sie jetzt, ob ich Ursache gehabt habe, vor einem Wesen zu zittern, das sich mir zweimal auf eine so schreckliche Art in den Weg warf. Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage. Sind Sie in Ihrer Erzählung über alles, was den Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen? Ich weiß es nicht anders. Sie haben ihn also wirklich für einen rechtschaffenen Mann gehalten? Das hab ich, bei Gott, das hab ich. Auch da noch, als er Ihnen den bewussten Ring gab? Wie? Er gab mir keinen Ring. Ich habe ja nicht gesagt, dass er mir den Ring gegeben. Gut. Und den Geist des Marquis von Lanois, den dieser Russe gestern auf den Ihrigen folgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geist? Ich kann ihn für nichts anderes halten. Kommen Sie, meine Herren. Sie hören von mir. Die Frage, gnädigster Herr, welche Sie zuletzt an den Gaukler getan haben, möchte ich an Sie selbst tun. Halten Sie diesen zweiten Geist für den wahren und echten? Ich? Nein. Wahrhaftig, das tue ich nicht mehr. Nicht mehr? Also haben Sie es doch getan. Ich leugne nicht, dass ich mich einen Augenblick habe hinreißen lassen, dieses Blendwerk für etwas mehr zu halten. Und ich will den sehen, der sich unter diesen Umständen einer ähnlichen Vermutung hätte erwehren können. Aber was für Gründe haben Sie nun, diese Meinung zurückzunehmen? Nach dem, was man uns eben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich der Glaube an seine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert haben. Was ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat? Denn hoffentlich zweifeln Sie nun nicht mehr, dass wir es mit einem solchen zu tun gehabt haben. Nein. Der Umstand mit dem Ringe scheint mir freilich etwas verdächtig. Er ist mehr als das. Er ist entscheidend. Diesen Ring... Lassen Sie mich einstweilen annehmen, dass die erzählte Begebenheit sich wirklich ereignet habe. Empfing er von dem Mörder. Und er musste in demselben Augenblick gewiss sein, dass es der Mörder war. Denn wer außer dem Mörder konnte dem Verstorbenen einen Ring abgezogen haben, den dieser gewiss nie vom Finger ließ? Er musste also wissen, wer der Mörder war. Warum versuchte er uns die ganze Zeit über einzureden, er selbst sei von der Wahrheit überrascht worden? Offenbar hatte seine ganze Erzählung doch nur den einen Zweck, uns auf eine falsche Fährte zu führen. Ich kann Ihnen darauf nichts antworten. Aber die Erscheinung, die wir gestern sahen, bleibt mir darum nicht weniger unbegreiflich. Auch mir. Ob ich gleich in Versuchung geraten bin, einen Schlüssel dazu ausfindig zu machen. Wie? Erinnern Sie sich nicht, dass die zweite Gestalt, sobald sie herein war, auf den Altar zuging, das Kruzifix in die Hand fasste und auf den Teppich trat. So schien mir es, ja. Und das Kruzifix, sagte uns der Magier, war ein Konduktor. Daraus sehen Sie also, dass diese Erscheinung nichts Eiligeres zu tun hatte, als sich elektrisch zu machen. Der Streich, den Sie, Lord Seymour, mit dem Degen nach ihr tat, konnte also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der elektrische Schlag ihren Arm lähmte. Mit dem Degen hätte dieses seine Richtigkeit. Aber die Kugel, die der Beschwörer auf sie abschoss und welche wir langsam auf den Altar rollen hörten. Wissen Sie auch gewiss, dass es die abgeschossene Kugel war, die wir rollen hörten? Davon will ich gar nicht einmal reden, dass die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert hätte sein können, dass er Schuss und Degen fest war. Aber denken Sie doch ein wenig nach, wer es war, der die Pistolen geladen. Es ist wahr. Der Russe hatte sie geladen. Untersuchten Sie die Kugel, ehe er sie in den Lauf brachte? Die ebenso gut eine quecksilberne oder auch nur eine bemalte Tonkugel sein konnte. Gaben Sie Acht, ob er sie auch wirklich in den Lauf der Pistole oder nicht nebenbei in seine Hand fallen ließ? Welcher von all diesen Fällen ist der Unmögliche? Sie haben recht. Aber diese treffende Ähnlichkeit der Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde. Sie haben ihn doch auf der Stelle wiedererkannt. Und ich kann nicht anders sagen, als dass die Täuschung aufs Trefflichste gelungen war. Wenn aber nun sogar dieser Magier nach einigen flüchtigen Blicken, die er auf meine Tapetiere geworfen hatte, in seiner Erscheinung eine flüchtige Ähnlichkeit zu bringen wusste, die ausreichte, um Sie und mich zu täuschen, warum nicht umso viel mehr der Russe, der während der ganzen Tafel den freien Gebrauch meiner Tapetiere hatte, der den Vorteil genoss, immer und durchaus unbeobachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entdeckt hatte, wer mit dem Bild auf der Dose gemeint sei. Wo bleibt dann das Unerklärbare in dieser ganzen Erscheinung? Aber der Inhalt seiner Worte, der Aufschluss über Ihren Freund. Wie sagte uns denn der Magier nicht, dass er aus dem Wenigen, was er mir abfragte, eine ähnliche Geschichte zusammengesetzt habe? Beweist dies nicht, wie einfach es ist, auf solch eine Erfindung zu verfallen? Aber überlegen Sie, gnädigster Herr, wie weitläufig die Anstalten zu einem so zusammengesetzten Betrug von Seiten des Armeniers hätten sein müssen. Ach, Sie halten es also schlechterdings für unmöglich, dass in dieser kleinen halben Stunde all diese Anstalten hätten getroffen werden können? In der Tat, für so gut als unmöglich. Eine solche Ansicht verstehe ich nicht. Widerspricht es denn allen Gesetzen der Zeit, des Raums und der physischen Wirkungen, dass ein so gewandter Kopf, wie doch unwidersprechlich dieser Armenier ist, mit Hilfe seiner vielleicht ebenso gewandten Kreaturen in der Hülle der Nacht, von niemand beobachtet, mit allen Hilfsmitteln ausgerüstet, von denen sich ein Mann dieses Handwerks ohnehin niemals trennen wird, dass ein solcher Mensch von solchen Umständen begünstigt, in verhältnismäßig weniger Zeit verhältnismäßig viel zustande bringen könnte. Wollen Sie lieber an ein Wunder glauben, als an eine Kunstfertigkeit? Sie müssen aber doch eingestehen, dass der Arminia keine Gelegenheit hatte, eine solche zu bewerkstelligen. Beinahe hätte ich Lust, Ihnen auch dieses abzustreiten. Woher wissen Sie denn, dass der Magier an dem zweiten Gespenste nicht ebenso viel an Anteil gehabt habe als an dem ersten? Wie denn das, mein Verehrtester? Dass er nicht der vornehmste Helfershelfer des Armeniers war. Kurz, dass nicht beide miteinander unter einer Decke liegen. Das möchte schwer zu erweisen sein. Nicht so schwer, lieber Graf, als Sie wohl meinen. Wie? Es wäre Zufall, dass sich diese beiden Menschen in einem so seltsamen, so verwickelten Anschlag auf dieselbe Person, zu derselben Zeit und an demselben Orte begegneten, dass sich unter ihren beiderseitigen Operationen eine so auffallende Harmonie, ein so durchdachtes Einverständnis fände, dass einer dem anderen gleichsam in die Hände arbeitete. Setzen Sie, er habe einige Erkundigungen einzuziehen gehabt, von denen er wünschte, dass sie auf Rechnung des Taschenspielers geschrieben würde, um den Argwohn von der wahren Spur abzulenken. Wie meinen Sie das? Lassen Sie uns annehmen, er habe einen meiner Leute bestochen, um durch ihn gewisse geheime Nachrichten, vielleicht gar Dokumente zu erhalten, die zu seinem Zwecke dienen. Ich vermisse meinen Jäger. Was hindert mich zu glauben, dass der Armenier beim Verschwinden dieses Menschen mit im Spiele sei? Aber der Zufall kann es fügen, dass ich hinter diese Schliche komme. Er schiebt also diesen Taschenspieler ein, der diesen oder jenen Anschlag auf mich haben muss. Von dem Dasein und den Absichten dieses Menschen unterlässt er nicht, mir frühzeitig einen Wink zu geben. Was ich also auch entdecken mag, mein Verdacht wird auf niemand anders als auf diesen Gaukler fallen. Sehr gut. Aber wie lässt es sich mit diesen Absichten reimen, dass er selbst diese Täuschung zerstören hilft und die Geheimnisse seiner Kunst profanen Augen preisgibt? Was sind es für Geheimnisse, die er mir preisgibt? Keines von denen, die er Lust hat, bei mir in Ausübung zu bringen. Er hat also durch ihre Enthüllung nichts verloren. Im Gegenteil. Er konnte erwarten, dass ich früher oder später aus eigenem Misstrauen oder fremdem Antrieb den Schlüssel zu seinen Wundern in der Taschenspielerkunst aufsuchen würde. Was konnte er Besseres tun, als dass er sie selbst nebeneinander stellte, dass er mir gleichsam den Maßstab dazu in die Hand gab und, indem er der Letzteren eine künstliche Grenze setzte, meinen Eindruck von den Erstern, von seinen eigenen Wunderwerken also, desto mehr erhöhte. Aber immerhin hat er insofern gegen sich selbst gehandelt, als er die Augen derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an geheime Wunderkräfte durch Entlarvung eines so künstlichen Betrugs schwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung seines Plans, wenn er überhaupt einen gehabt haben sollte. Er hat sich in mir vielleicht geirrt. Er konnte ja auch nicht voraussehen, dass ich sein schlaues Ablenkungsspiel so frühzeitig entdecken würde. Er konnte wohl auch nicht ahnen, dass sein Mitarbeiter seinen Plan so schlecht ausführen würde. Wissen wir, ob dieser Magier seine Vollmacht nicht weit überschritten hat? Mit dem Ringe gewiss. Und doch ist es hauptsächlich dieser einzige Umstand, der mein Misstrauen gegen diesen Menschen entschieden hat. Wie leicht kann ein feiner Plan durch ein gröberes Organ verunstaltet werden? Sicherlich war es nicht seine Absicht, dass uns der Taschenspieler Märchen auftischte, die sich beim leichtesten Nachdenken widerlegen lassen. Zum Beispiel, dass sein Wundertäter auf den Glockenschlag 12 in der Nacht jeden Umgang mit Menschen aufheben müsse. Haben wir ihn nicht selbst um diese Zeit in unserer Mitte gesehen? Das ist wahr. Das muss er vergessen haben. Aber es liegt im Charakter dieser Art Leute, dass sie solche Aufträge übertreiben und durch das zu viel alles verderben, was ein bescheidener und mäßiger Betrug vortrefflich gemacht hätte. Ich kann es dem ungeachtet noch immer nicht über mich gewinnen, gnädigster Herr, diese ganze Sache für nichts mehr als ein abgesprochenes Spiel zu halten. Wie der Schrecken des Magiers, die Zuckungen, die Ohnmacht, der ganze klägliche Zustand dieses Menschen, der uns selbst Erbarmen einflößte, alles dieses wäre nur eine eingelernte Rolle gewesen. Was das anbetrifft, mein Freund, ich habe Garrick als Richard III. Gesehen. Und waren wir in diesem Augenblick kalt und müßig genug, um unbefangene Beobachter abzugeben? Rechnen Sie dazu noch die unvermutete Erscheinung der Herrscher? Eben diese, gnädigster Herr. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Würde der Armenier wohl gewagt haben, einen so gefährlichen Plan dem Auge der Gerechtigkeit bloßzustellen? Die Treue seiner Kreatur einem so bedenklichen Risiko auszusetzen? Und zu welchem Ende? Zu welchem Ende, fragen Sie? Um uns Gelegenheit zu geben, seinem Komplizen die Beichte abzufordern, was er offensichtlich wünschte und was ja auch wunschgemäß geschah. Und wer als ein verzweifelter Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen können, so erniedrigende Aufschlüsse über sich selbst zu geben? Unter welchen anderen Umständen hätten wir sie ihm sonst geglaubt? Alles zugegeben, gnädigster Prinz. Beide Erscheinungen sollen Gaukelspiele gewesen sein. Dieser Magier soll uns meine Taten nur ein Märchen aufgeheftet haben, das ihn sein Meister einlernen ließ. Beide sollen im gegenseitigen Einverständnis gehandelt haben und all diese wundersamen Zufälle und Begebenheiten, die wir erlebt haben, sollen sich als Ergebnis dieser Zusammenarbeit erklären lassen. Ein Wunder jedoch, gewissermaßen das erste, entscheidende, das, welches alle übrigen nach sich gezogen hat, bleibt nichtsdestoweniger unerklärt. An welches Wunder denken Sie? An jene Prophezeiung des Armeniers auf dem Markusplatz. Um 9 Uhr ist er gestorben. Jene Prophezeiung, ich bekenne es Ihnen, hat mich lange um meine Fassung gebracht. Ich gestehe Ihnen auch, dass ich nicht weiß, wie weit sie mich noch hätte führen können, wenn ihr nicht so viele andere Mystifikationen gefolgt wären. In dieser niedrigen Gesellschaft ist sie mir ein klein wenig verdächtig. Zugegeben, gnädigster Herr. Unbegreiflich bleibt sie aber doch. Und ich fordere alle unsere Philosophen auf, mir einen Aufschluss darüber zu erteilen. Sollte sie denn wirklich so unerklärbar sein? Zum Beweise, wie wenig wir berechtigt sind, zu übernatürlichen Kräften unsere Zuflucht zu nehmen, will ich Ihnen 2 verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzutun, vielleicht ergründen. 2 Schlüssel auf einmal. Sie machen mich in der Tat höchst neugierig. Ich habe inzwischen die näheren Nachrichten von der Krankheit meines verstorbenen Cousins erhalten. Es war in einem Anfall von kaltem Fieber, wo ihn ein Schlagfluss tötete. Das Außerordentliche dieses Todes, ich gestehe es, trieb mich an, das Urteil einiger Ärzte darüber einzuholen. Und was ich bei dieser Gelegenheit in Erfahrung brachte, stimmt in der Tat nachdenklich. Die Krankheit des Verstorbenen, eine der seltensten und fürchterlichsten, hat das eigentümliche Symptom, dass während des Fieberfrostes der Kranke in einen tiefen, unerwecklichen Schlaf versinkt. Bei der 2. Wiederkehr des Paroxysmus tritt gewöhnlich der Tod ein. Da diese Paroxysmen in der strengsten Ordnung und zur gesetzten Stunde zurückkehren, ist der Arzt, sobald er die Krankheit erkannt hat, auch in den Stand gesetzt, die Todesstunde genau zu bestimmen. Der 3. Paroxysmus eines 3-tägigen Wechselfiebers fällt aber bekanntlich in den 5. Tag der Krankheit. Und gerade nur so viel Zeit bedarf ein Brief, um von dort, wo mein Cousin starb, nach Venedig zu gelangen. Setzen wir nun, dass unser Armenier einen wachsamen Korrespondenten unter dem Gefolge des Verstorbenen besitze, so haben Sie einen natürlichen Aufschluss über jene Wahrsagung, die Ihnen so unbegreiflich deucht. Genug. Sie ersehen daraus die Möglichkeit, wie mir ein Dritter von einem Todesfall Nachricht geben kann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet, 40 Meilen weit davon entfernt ereignet. In der Tat, Prinz, Sie verbinden hier Dinge, die einzeln genommen zwar sehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, das nicht besser ist als Zauberei, in diese Verbindung gebracht werden können. Wie? Erschrecken Sie mehr vor der Vernunft als vor der Mystifikation? Aber ich gebe Ihnen zu, dass meine Mutmaßung etwas weit hergeholt ist. Ich gestehe, dass sie mich selbst nicht befriedigt. Und ich bestehe nicht darauf, weil ich es nicht der Mühe wert halte, einen künstlichen und überlegten Entwurf zu Hilfe zu nehmen, wo man mit dem bloßen Zufall schon ausreicht. Wie? Es soll bloßer Zufall sein? Schwerlich mehr. Der Armenier wusste von der Gefahr meines Cousins. Er traf uns auf dem St. Markusplatze. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeiung zu wagen, die, wenn sie fehlschlug, bloß ein verlorenes Wort war. Wenn sie eintraf, von den wichtigsten Folgen sein konnte. Der Erfolg begünstigte diesen Versuch, und jetzt erst mochte er darauf denken, das Geschenk des Ungefährs für einen zusammenhängenden Plan zu benutzen. Die Zeit wird dieses Geheimnis aufklären oder auch nicht aufklären. Aber glauben Sie mir, mein Freund, ein Mensch, dem höhere Kräfte zu Gebote stehen, wird keines Gaukelspiels bedürfen, oder er wird es verachten. So wie Sie, Prinz. Ganz so wie Sie. So wie ich? Wieso? Ich habe immer Ihren Scharfsinn bewundert, verehrter Prinz. Worauf wollen Sie hinaus, mein Lieber? Gesetzt, Sie wären selbst mit dem Magier unter einer Decke. Und warum nicht gleich mit dem Armenier? Das ist köstlich. Das ist köstlich. Weil der Armenier sich wohl nicht mit Ihnen verbündet hätte. Und, Mylord, weil ich glaube, dass unser Prinz Ursache hat, den Armenier zu fürchten. Was bringt Sie denn auf diese absurde Vermutung, mein Lieber? Wieso absurd, Mylord? Halten Sie meine Vermutung für absurder als die subtilen Gedankenspiele des Prinzen? Er selbst hat das Zeichen gegeben, die Dinge anders zu werten, als sie sich darstellen. Und es gibt verschiedene Dinge... Von welchen Dingen sprechen Sie, Graf? Vom Tod Ihres Cousins zum Beispiel. Und was weiter? Sie selbst könnten seinen Tod verursacht haben. Ich selbst? Ich war hier in Venedig, wie Sie wissen. Ah, es gibt Mörder, die man dingen kann. Ich finde Ihren Humor abscheulich, Graf. Ausschlaggebend ist doch, dass Sie nicht den geringsten Beweis für Ihre abenteuerliche Theorie erbringen können. Sie werden noch Ihre Beweise bekommen. Da bin ich neugierig. Warten Sie es ab. Für heute muss ich mich leider empfehlen. Ich habe noch eine kleine... Verabredung? Nehmen Sie sich in Acht, Graf. Und denken Sie an meine Worte. Die Ehemänner in Venedig sind gefährlich. Ich verspreche Ihnen, auf der Hut zu sein. Und seien Sie es auch. Sie leben gefährlicher als ich. Da sind Sie ja endlich, Graf. Lord Seymour und ich haben uns schon Sorgen gemacht. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, mein Lieber. Wie geht es Ihnen? Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber ich wurde aufgehalten. Hoffentlich nicht aus unliebsamer Ursache. Ich traf einen Freund, der warnte mich vor gewissen Umtrieben. Was sind das für Umtriebe? Er scheint, es gibt da einige Leute, Prinz, die Ihnen nach dem Leben trachten. Mir? Wer sollte mir nach dem Leben trachten? Dass Sie Feinde haben könnten, scheint Ihnen gar nicht in den Sinn zu kommen. Warum sollte ich Feinde haben, da ich doch niemandes Feind bin? Wirklich nicht? Ich wüsste niemanden. Erinnern Sie sich an jenen Spieler, dem Sie Unglück brachten? In der Tat, ich brachte ihm Unglück. Aber ich versichere Ihnen, dass dies nicht in meiner Absicht lag. Erinnern Sie sich noch, welche Frage der Staatsinquisitor an ihn richtete, bevor er ihm den Kopf abschlagen ließ? Er fragte ihn, indem er auf Sie deutete, ist das dieselbe Person, die Sie heute Abend wollten ermorden lassen? Und der Angesprochene antwortete mit Ja. Haben Sie dieses Ja für ernst genommen? Hätte man ihn sonst hingerichtet? Und in wessen Auftrag hätte er mich sollen ermorden lassen? Denn er selbst war mir gänzlich unbekannt. Vermutlich im Auftrage derer, die an Ihnen den Mörder Ihres Verwandten vermuten. Sie meinen den meines Cousins? Welchen Grund sollte der Prinz haben, seinen Cousin... aus dem Weg zu räumen? Die Entfernung zum Königsthron wäre dann ein beträchtliches Stück kürzer. Ich bin an der Thronbesteigung nicht interessiert. Habe ich das nicht immer wieder betont? Ja, vielleicht zu sehr betont. Hat nicht jener Chevalier Lorenzo, von dem uns der Magier in seiner Geschichte erzählt hat, ebenfalls und sogar über mehrere Jahre hinweg immer wieder vorgetäuscht, er wolle das Erbe seines Bruders nicht antreten? Und hatte er nicht dennoch ermordet, um just dies zu tun? Ich bin enttäuscht von Ihnen, Graf. Haben Sie keine besseren Belege für Ihre Hypothese als das Märchen eines Betrügers? Ich hatte gedacht, Sie würden uns etwas über meine Beziehungen zu dem Armenier mitteilen. Sagten Sie nicht, ich hätte Ursache, ihn zu fürchten? Allerdings, das habe ich gesagt. In dem Armenier haben Sie von Anfang an einen gefährlichen Gegner erkannt. Sie fühlten sich von ihm bespitzelt, verfolgt und vielleicht sogar durchschaut. Aber Sie wagten es nicht, es mit ihm aufzunehmen. Schon bei Ihrer ersten Begegnung war er Ihnen unheimlich. Ist das ein Wunder? Immerhin hat er sich recht sonderbar bei uns eingeführt. Erinnern Sie sich nicht mehr an die Situation? Er tauchte auf, sagte einen Satz, nämlich, wünschen Sie sich Glück, Prinz. Um 9 Uhr ist er gestorben und verschwand. Warum haben Sie ihn nicht sofort zur Rede gestellt? Ich war zu bestürzt. Wir beide waren es. Aber sobald wir uns gefasst hatten, nahmen wir die Verfolgung auf. Inzwischen hatte er Zeit, sich in Luft aufzulösen. Wir haben tagelang nach ihm gefahren. Ohne Erfolg. Am sechsten Tag fanden wir ihn. Ich glaube, er fand uns. So? Glauben Sie das? Ich glaube, er wollte Ihnen zu verstehen geben, dass er jetzt Bescheid wusste. Bescheid wusste? In welcher Hinsicht? In Hinsicht des Todes Ihres Cousins. Und was wusste er über den Tod meines Cousins? Alles. Alles besagt hier nicht mehr als nichts. Er sagte, Sie sind bekannt, gnädigster Herr. Das sagte er bezogen auf meine Person. Nicht auf Ihre Person, denn die kannte er schon früher. Und was wollte er sonst damit sagen, Ihrer Meinung nach? Meiner Meinung nach wollte er sagen, Ihr Cousin wurde ermordet. Und Sie sind erkannt als Täter. Als Täter? Lächerlich. Natürlich haben Sie ihn nicht mit eigenen Händen getötet. Immerhin etwas. Und womit sonst? Mit Hilfe einer Person, vielleicht, die sich Ihnen verpflichtet fühlte. Ah. Und wer wäre diese Person? Gab es in Ihrer Umgebung nicht einen Jäger? Allerdings. Ein Mann aus Bremen. Ich war ihm sehr zugetan. Sagten Sie nicht, dass Sie ihn seit einiger Zeit vermissen? Das ist wohl wahr. Der Mann war sehr fromm. Wahrscheinlich ist er in ein Kloster eingetreten. Ohne Ihnen etwas davon zu sagen? Wahrscheinlich schämte er sich, denn er verdankt mir ziemlich viel. Ich habe ihn als Waisenkind in mein Haus genommen und für ihn gesorgt. War er denn bis zu seinem Verschwinden zuverlässig? Zuverlässig und treu, wie nur irgendeiner sein kann. Deshalb schmerzt mich sein Verlust umso mehr. Wie drückte sich seine Treue aus? Er war mir bedingungslos ergeben. Und eines Tages haben Sie seine Ergebenheit auf die Probe gestellt. Wie meinen Sie das? Sie haben ihn aufgefordert, sich für die Wohltaten, die er von Ihnen empfangen hatte, dankbar zu erweisen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn überredet haben, in Ihrem Namen einen Menschen zu töten? Sie kannten den Bremer nicht. Das war ein Mensch, der keiner Mücke etwas zuleide tun konnte. Umso besser für Sie. Man würde ihn nicht verdächtigen. Außerdem war er, wie ich schon sagte, über die Maßen fromm. Was kümmerte Sie seine Frömmigkeit? Sie konnten ihm befehlen und er musste gehorchen. Und wenn er sich nicht aus Gehorsam unterwarf, dann aus Dankbarkeit. Und wenn die Dankbarkeit nicht ausreichte, dann konnte man ja noch mit kleinen Geschenken nachhelfen oder mit Versprechungen. Ich bewundere Sie aufrichtig. Sie haben Kombinationssinn. Sie haben Fantasie. Sie haben sogar gute Ideen. Schade, dass Sie Ihr Talent auf so unsinnige Dinge verschwenden. Geben Sie sich mit Philosophie ab, statt mit einem entlaufenen Jäger. Im Augenblick interessiert mich aber der Jäger mehr. Ich wette... Sie irren sich, Verehrtester. Der Bremer hätte eher sich selbst umgebracht als einen anderen Menschen. Woher wissen Sie das so genau? Das... weiß man eben. Warum scheuen Sie sich, es zu verraten? Man weiß es vom Betreffenden selbst. Man hat es probiert, man hat befohlen, gedroht, appelliert, versprochen, Ergebnis? Betretenheit, Schweigen. Ein bekümmerter Abgang. Seitdem hat man nichts mehr voneinander gehört. Und weiter? Ihr Vortrag gewinnt an Farbe. Ich bin ein Freund von erstaunlichen Vermutungen, wie Sie wissen. Fahren Sie also fort in Ihrer Geschichte. Was ist aus dem Jäger geworden? Es interessiert mich. Ich sagte Ihnen, ich hing an ihm. Nun, was ist aus ihm geworden? Natürlich, er könnte zu seinen Freunden ins Kloster gegangen sein. Vielleicht hat er sich den Brüdern anvertraut. Oder die Herren von der Staatsinquisition haben sich für ihn interessiert. Er wurde in den Kerker geworfen, verhört, gefoltert. Und unter dem Eindruck der Folter hat er dann gestanden, was er wusste. So hat es der Armenier erfahren, der ja, wie wir wissen, Offizier der Staatsinquisition ist. Und der hat sie dann am Tag, für den die Tat geplant war, mit seinem Wissen überrascht. Um 9 Uhr ist er gestorben. Vermutlich ist er einfach davon ausgegangen, dass sie einen anderen finden werden, der ihren Auftrag zum festgesetzten Zeitpunkt ausführt. Als dann nach 5 oder 6 Tagen die Bestätigung kam, konnte er sie wieder ansprechen und sagen, Sie sind hier erkannt, gnädigster Herr. Das war eine Warnung. Und als solche hatten Sie sie wohl auch verstanden. Keineswegs. Ich sah nicht den geringsten Grund, irgendeine obskure Andeutung als Warnung zu verstehen. Warum denn auch? Ich hatte ja ein reines Gewissen. Da bin ich anderer Meinung. Ich weiß, dass Sie in jener Nacht nicht schlafen konnten, denn Sie suchten meine Gesellschaft. Ich versuchte, Sie aufzumuntern, indem ich Sie auf Ihre künftige Thronfolge ansprach, und darauf gaben Sie mir zur Antwort, und wenn eine Krone für mich würde gewonnen werden, ich hätte jetzt mehr zu tun, als dieser Kleinigkeit nachzudenken. Und dann folgte noch ein Satz, den Sie aber nicht zu Ende führten. Wenn diese Armenier, so sagten Sie, wenn dieser Armenier nicht bloß erraten hat, an dieser Stelle verstummten sie. Und erst nach einer Weile fuhren sie, scheinbar ohne Zusammenhang, fort, so will ich Ihnen alle meine fürstlichen Hoffnungen für einen Mönchskutter abtreten. Statt einer Krone wollten Sie lieber das Büßergewand anlegen. Weshalb? Fühlten Sie sich schuldig? Empfanden Sie Reue oder Angst? Was befürchteten Sie von dem Armenier? Was hätte der außer dem, was er schon erraten hatte, noch erraten können? Und nicht erraten sollen. Sie haben ein bemerkenswertes Gedächtnis, mein Lieber. Das muss Ihnen der Neid lassen. Ich weiß von alledem nichts. Aber im Übrigen ist es auch müßig, über Worte zu streiten, die mir vielleicht in einer gewissen Angespanntheit entglitten sind. Ausschlaggebend ist doch, dass Sie nicht den geringsten Beweis für Ihre abenteuerliche Theorie erbringen können. Sie werden noch Ihre Beweise bekommen. Sie wollen also durchaus, dass wir Ihre Hypothese weiter verfolgen. Ich dachte, es wäre zu Ihrem Besten. Denn was machen Sie, wenn man Ihnen einen Mord anlastet? Ich werde mich zur Wehr setzen. Dann tun Sie es jetzt. Sind Sie mein Ankläger? Ich werde es in der Hypothese sein. Nun also, dann beginnen Sie mit der Beweisaufnahme. In Ihrem Besitz befindet sich eine Schatulle mit wichtigen Papieren und Dokumenten. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ist es auch richtig, dass Sie vor einigen Tagen den Schlüssel zu dieser Schatulle vermissten? Auch das ist richtig. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass aus dieser Schatulle etwas entnommen wurde? Entnommen? Ich meine, ist etwas weggekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, haben Sie denn nicht nachgesehen? Nein, es ist nichts weggekommen. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Und Sie sind auch ganz sicher, dass der Schlüssel verschwunden war? Ja, natürlich, das wissen Sie doch. Sie waren ja dabei, als wir den Schlüssel auf so sonderbare Weise wiederfanden. Erinnern Sie sich nicht? Doch, sehr gut sogar. Sie kauften sich ein Los, gewannen eine Tabatiere, öffneten sie und entdeckten darin Ihren Schlüssel. Ich argwöhnte, dass der Armenier dieses Kunststück vollbracht oder zumindest bewirkt habe. Was sich aber als falsch herausstellte. Allerdings. Und wo war der Schlüssel? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sie wissen es doch. Der Magier hat ihn mitgehen heißen. Ein Komplize hat ihn in diese Tabatiere befördert. Und die Tabatiere hat man mir geschickt zugespielt. Das ist die Version des Magiers. Haben Sie denn Zweifel an seiner Darstellung? Ja, die habe ich. Und aus welchem Grund? Hat nicht der Magier behauptet, der Schlüssel sei Ihnen entfallen? Beim Herausnehmen der Börse, ja, das sagte er. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass dies schlicht unmöglich war? Nein. Warum? Sehr einfach. Den Magier trafen wir erst nach unserer Gondelfahrt. Den Schlüssel vermissten Sie aber schon vorher. Das stimmt. Dann muss er ihn sich schon früher angeeignet haben. Aber wann? Am Abend vorher hatten Sie den Schlüssel noch. Bis zu unserer Gondelfahrt waren Sie im Hotel. Und auf dem Weg zur Gondel war ich in Ihrer Begleitung. Also, wann hätte Ihnen der Magier den Schlüssel abnehmen sollen? Dann muss er mir von einer anderen Person gestohlen worden sein. Aber zu welchem Zweck? Sie behaupten ja, aus der Schatulle sei gar nichts weggekommen. Dann weiß ich auch nicht. Ich will Ihnen sagen, was ich vermute. Der Schlüssel zu Ihrer Schatulle war überhaupt nie verschwunden. Der Schlüssel, den Sie in der Tabatiere fanden, war ein anderer. Aber ich habe ihn doch erkannt. Nein, Sie machten uns glauben, dass Sie ihn erkannt hätten. Niemand hätte Ihnen das Gegenteil beweisen können. Eben. Und auch jetzt werden Sie das schwerlich können. Doch, denn jetzt liegt der Widerspruch offen zutage. Es konnte nicht etwas gefunden werden, was gar nicht abhanden gekommen war. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe Sie wirklich nicht. Sie machen eine große Affäre um einen kleinen Schlüssel. Was wollen Sie eigentlich beweisen? Zunächst einmal, dass Sie nicht aufrichtig gegen uns sind. Ja, wollen Sie denn dem Prinzen Doppelzüngigkeit unterstellen? Ich finde, Graf, damit gehen Sie zu weit. Das ist ein unrühmliches Spiel, das Sie hier treiben. Das ist einfach nicht gentlemanlike. Sind Sie denn nicht an der Wahrheit interessiert, Mylord? Ach, wollen Sie Wahrheiten finden? Allerdings. Und eine Wahrheit kennen wir bereits. Es muss eine Verbindung zwischen seiner Hoheit und dem Magier geben. Was meinen Sie mit Verbindung? Dass sich die beiden Herren schon eine Weile kennen müssen. Woraus schließen Sie das? Zunächst einmal daraus, dass zwischen beiden offenbar Zeichen verabredet waren. Ein Beispiel dafür ist eben der Schlüssel. Der Prinz wusste augenscheinlich, bevor er die Gondelfahrt antrat, dass ihm in irgendeiner Form ein Schlüssel zugespielt werden würde. Und er bereitete mich auf diesen Fall vor, indem er vorgab, einen Schlüssel verloren zu haben. Ich finde es allmählich ermüdend, mir Ihre Schlüsselgeschichten anzuhören. Wollten Sie nicht beweisen, dass ich mich vor dem Armenier fürchte, dass ich den Tod meines Cousins verschuldet hätte und dass ich unbedingt König werden wollte? Wie steht es damit? Glauben Sie immer noch, der Jäger wäre der Mörder? Nein, ich glaube vielmehr, der Jäger, dessen Verlust Sie so heftig beklagten, war der Köder, der dazu dienen sollte, von anderen Spuren abzulenken. Ach, Sie reden von Spuren. Haben Sie denn welche entdeckt? Ich habe von Zeichen geredet. Erinnern Sie sich an den Festzug, den ein Mädchen mit einer Krone anführte. Erinnern Sie sich, dass dieses Mädchen seine Krone absetzte, ihnen zu Füßen legte und rief, ein König ist unter uns. Erinnern Sie sich an diese Szene? Ja, gewiss. Warum erwähnen Sie diesen peinlichen Vorfall? Weil uns der Magier später im Kerker gestand, dass dieser Vorfall inszeniert war. Und zwar von ihm. Und, was beweist das? Dass der Magier mehr über Sie gewusst haben muss, als er eigentlich hätte wissen können. Denn Sie lebten ja inkognito hier in Venedig. Sie wollen doch wohl nicht einen Zufall zum Kronzeugen einer höchst fragwürdigen Theorie machen. War es auch Zufall, dass Sie dem Scharlatan einen kostbaren Ring überließen? Aus lauter Dankbarkeit für die Teilnahme an einer Geisterbeschwörung? Ich gestehe, dass ich den Ring an einen Nichtswürdigen verschleudert habe. Eine Einsicht, die Ihnen vielleicht später kam. Er jedenfalls nahm den Ring, wie er sagte, als unschätzbares Denkmal an, das ihn an den würdigsten Prinzen erinnern sollte. Ich hätte den Ring nicht aus der Hand geben sollen. Und warum? Fürchten Sie, er könnte ihn ähnlich missbrauchen wie den Ring in der Geschichte, die er uns erzählte? Was meinen Sie? Ich spreche von dem Trauring, den der angebliche Geist des toten Bruders jenes Chevaliers Lorenzo vom Finger streifte, um zu bekunden, dass er seine Witwe an den Bruder freigebe. Sagten Sie nicht, dass der Magier durch diese Ringgeschichte sich selbst überführt habe, Mitwisser an dem Brudermord zu sein? Richtig. Denn wir folgerten, dass dieser Trauring, der von der Witwe als der echte erkannt wurde, nur von dem Toten selbst stammen konnte. Da aber der Tote vor seinem Ende angeblich verschleppt worden war und da ihn seitdem von seinen Angehörigen keiner wiedergesehen hatte, hätte eigentlich auch der Ring nicht auftauchen dürfen. Der Ring tauchte aber auf, nämlich als Requisit jener Geistererscheinung, die der Magier herbeizitiert hatte. Da der Ring nicht von sich aus gekommen sein kann, muss ihn der Magier von irgendeiner Person erhalten haben. Diese Person wiederum konnte nur gewaltsam an den Ring gelangt sein, was auch dem Magier bekannt sein musste. Da er den Ring offensichtlich von Lorenzo, dem Bruder des Toten, erhalten hatte, musste er mithin wissen, dass dieser seinem Bruder den Ring gewaltsam abgenommen, nachdem er ihn zuvor vermutlich ermordet hatte. Uns aber wollte er glauben machen, er habe von der schlimmen Tat überhaupt nichts geahnt. Obwohl der Ring das Gegenteil bewies. Durch den Ring wurde offenbar, was man bisher nur vermuten konnte. Der Mann war ein Lügner. Diese Erkenntnis ließ mich auch sonst an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln. Ich meine, er hat uns von Anfang bis Ende an der Nase herumgeführt. War es nur das? Hatte nicht vielmehr diese Ringgeschichte für Sie noch eine andere, tiefgründigere Bedeutung? Ich wüsste nicht welche. Kurz bevor wir den Magier im Kerker verließen, erkundigten sie sich noch einmal nach dem bewussten Ring. Und er antwortete, er gab mir keinen Ring. Um wessen Ring ging es da? Um den Ring dieses Lorenzo, das wissen Sie doch. Sie dachten nicht an Ihren eigenen Ring, den Sie dem Scharlatan als Almosen überlassen hatten? Mag sein. Und sind Sie nicht vielleicht besonders verdrossen über den Verlust dieses Ringes, weil Sie fürchten, er könnte eines Tages als Beweisstück gegen Sie verwendet werden? Warum sollte ich das fürchten? Weil Sie Annahme haben zu glauben, dass der Magier Sie in eine missliche Lage bringen könnte. Was veranlasst Sie zu diesem abenteuerlichen Schluss? Ihr Sinneswandel. Sie bezeichnen seit gestern den Magier als einen Nichtswürdigen. Kurz zuvor hörte ich Sie noch ganz anders sprechen. Wie denn? Sie schienen förmlich um die Gunst dieses Mannes zu betteln. Das müssen Sie geträumt haben. Es war, als Sie ihn zu einer spiritistischen Handlung überreden wollten. Da sagten Sie zu ihm, Sie haben einen Mann vor sich, der vor Ungeduld brennt, es in dieser wichtigen Materie zu einer Überzeugung zu bringen. Und Sie fuhren fort. Ich würde denjenigen als meinen Wohltäter und als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Zweifel zerstreute. Spricht man so mit einem nichtswürdigen... Ich wollte, dass dieser Mann eine Probe seiner Fähigkeiten abgibt. Und zu diesem Zweck habe ich ihn ein wenig hofiert. Dass Sie ihn hofiert haben, steht außer jedem Zweifel. Nur der Grund wird wohl ein anderer gewesen sein. Und welchen Grund vermuten Sie? Sie wollten ihm Ihre Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit? Wofür? Für den Mord, den er in Ihrem Namen begangen hat. Ich glaube, Sie sind verrückt. Von welchem Mord sprechen Sie? An Ihrem Cousin. Denken Sie das im Ernst? Warum nicht? Es wäre eine einfache und nahezu gefahrlose Methode, den Weg zur Thronbesteigung zu verkürzen. Und dieser Magier war für die zu lösende Aufgabe ein Glücksfall. Alleinstehend, Ausländer, erfahren im Metier, geschickt in jeder Beziehung und vor allem eine Person, die man nicht im Entferntesten mit Ihnen in Zusammenhang bringt. Wäre es nicht geradezu eine Sünde, eine solche Gelegenheit ungenutzt zu lassen? Ich muss sagen, ich bin sehr böse auf Sie. Man scherzt nicht, wenn es um ernste Fragen geht. Wer sagt denn, dass ich scherze? Dann sind Sie leider sehr, sehr rücksichtslos, mein Lieber, und man sollte Sie zur Rechenschaft ziehen. Oh, wenn ich Sie verletzt haben sollte, bitte ich Sie, mir zu verzeihen. Oh, ich bin sehr ungehalten. Und ich werde in meiner Heimat berichten, wie man auf dem Kontinent miteinander umgeht. Und Sie sagen nichts, Prinz? Fahren Sie ruhig fort. Gesetzt also, ich hätte den Magier gedungen, um meinen Cousin zu töten. Und er hätte meinem Ersuchen nachgegeben. Woher hätte dann aber der Armenier Todestag und Todesstunde so frühzeitig wissen sollen, dass er mir beides minutiös voraussagen konnte? Er wusste es von Ihrem Jäger. Ah, von meinem Jäger. Der zu fromm war, um den Auftrag selbst auszuführen, aber nicht diskret genug, um darüber zu schweigen. Sie sprechen von einem Menschen, den Sie nicht kennen. Möglicherweise wurde er ja auch durch Folterqualen zum Reden bewegt. Und der Armenier? Erfuhr genug, um Sie das Wundern zu lehren. Sie bemühen Ihre ganze Fantasie, mein lieber Freund, um eine Hypothese aufzustellen, der zufolge ich den Tod meines Cousins verursacht haben soll. Warum denken Sie nicht an das viel Näherliegende? Was wäre denn das Näherliegende? Dass, wenn Sie schon von Ihrer Mordtheorie nicht abweichen wollen, der Armenier auch sehr gut selbst der Auftraggeber sein könnte. Warum hätte er dies sollen? Er hatte ja kein Motiv, um Ihren Cousin zu töten. Vielleicht hatte er eins, das Ihrem Scharfsinn entgangen ist. Immerhin ist doch wohl so viel gewiss, dass zwar der natürliche Tod eines Menschen äußerst schwierig, ein gewaltsamer Tod indessen von einem gewissen Personenkreis ohne weiteres vorherzubestimmen ist, nämlich vom Mörder, beziehungsweise demjenigen, der den Mörder gedungen hat. Nun waren es aber weder ich noch der Magier, der die Todesstunde meines Cousins so präzise vorausgesagt haben, sondern der Armenier. Was also müsste näher liegen, als ihn der Tat, deren Sie mich verdächtigen, zu bezichtigen? Der Armenier riet die Todesstunde. Aufs Geratewohl. Oder hatte sie von anderen erfahren. Sie aber. Sie kannten sie. Woraus denn wollen Sie dies nun wieder folgern? Aus Ihrem Verhalten, als der Armenier Ihnen den Tod einer namenlosen Person verkündete. Von Ihrem Cousin war nämlich bei der ersten Prophezeiung des Armeniers noch gar nicht die Rede. Seine Meldung lautete schlicht: Wünschen Sie sich Glück, Prinz, um 9 Uhr ist er gestorben. Statt aber zunächst, wie es naheliegend gewesen wäre, zu fragen, wer ist gestorben, wurden Sie blass, zitterten am ganzen Körper und wankten, sodass ich fürchtete, Sie würden das Bewusstsein verlieren. So reagiert man nicht auf eine Nachricht, deren Inhalt unklar und deren Glaubwürdigkeit noch dazu höchst zweifelhaft ist. So reagiert man auf eine Mitteilung, die einen aufwühlt, die einen betroffen macht. Und der Umstand, der sie derart betroffen machte, war der, dass ein Uneingeweihter über eine Angelegenheit informiert war, von deren Geheimhaltung für ihre Person so unendlich viel abhing. Gäbe es an ihrer Mitschuld am Tode ihres Cousins noch Zweifel, ihre Betroffenheit bei der Prophezeiung des Armeniers würde sie endgültig belasten. Und der Magier, mein Helfershelfer, wie Sie in Ihrer Hypothese annehmen, hätte also in meinem Namen die Bluttat an meinem Cousin vollbracht. Was dann? Dann hätten Sie auf ein Zeichen gewartet. Ein Zeichen? Das Sie auch wirklich erhalten haben. Was für ein Zeichen hätte das denn sein sollen? Ihre Repetieruhr. Sie erinnern sich. Ein Unbekannter hatte während unserer Abwesenheit eine Uhr für Sie im Bohren abgegeben. Sie machten uns glauben, dass Ihnen Ihre Uhr tatsächlich abhanden gekommen sei, dass Sie bisher den Verlust nicht bemerkt hätten und dass Sie die abgegebene Uhr als die Ihrige erkannten. Sie täuschten Bestürzung vor und machten den Armenier für diese rätselhafte Begebenheit verantwortlich. In Wirklichkeit war es der Magier, der sie mittels der Uhr über seine Rückkehr und den Zeitpunkt eines Treffens benachrichtigen wollte. Den Zeitpunkt eines Treffens? Wie hätte er mir den denn mitteilen sollen? Er musste nur die Zeiger der stehengebliebenen Uhr auf die entsprechende Zeit einstellen. In der Tat öffneten sie nach dem Empfang der Uhr den Deckel und sahen auf das Zifferblatt. Dann ordneten sie für den nächsten Tag eine Gondelfahrt an und gelangten so ganz unversehens an den Ort, wo ihnen vereinbarungsgemäß weitere Zeichen zugespielt werden sollten. Vereinbarungsgemäß, sagen Sie. Und weitere Zeichen? Ja. Vermutlich hatten sie sich schon vor der Abreise des Magiers mit ihm darüber verständigt, in welcher Form ihnen verschlüsselte Botschaften zugänglich gemacht werden könnten, ohne dass der Magier selbst jedes Mal in Erscheinung treten musste. Warum dies? Eine Vorsichtsmaßnahme. Um jeden Verdacht, dass der Magier und Sie etwas miteinander zu schaffen haben könnten, zu vermeiden. Die erste verschlüsselte Botschaft erhielten Sie von jenem Mädchen, das Ihnen eine Krone zu Füßen legte. Was vermutlich so viel bedeuten sollte wie: der Weg zum Thron ist frei. Der Schlüssel in der Tabakdose mochte wohl heißen: die Aktion ist erfolgreich abgeschlossen. Ich verstehe nicht ganz, wie Sie diese Dinge so sicher behaupten können. Alles, was Sie uns hier so überzeugend darlegen, sind doch nur Vermutungen. Nichts als Hypothesen. Ich leugne das nicht. Aber wenn sich so viele Hypothesen zu einer schlüssigen These verdichten, dann sollte man sie doch zumindest zur Sprache bringen. Auch der Prinz hat uns ja seine Hypothesen über den Armenier und den Magier nicht vorenthalten. Sie behaupten also, zwischen dem Prinzen und dem Magier hätte ein Austausch von Botschaften stattgefunden? Sogar vor unser aller Ohren. Vor unseren Ohren? Wie denn das? Ich erinnere mich zum Beispiel, wie der Magier zum Prinzen vor versammeltem Publikum sagte: Sie behaupten, dass Ihr Schlüssel in fremden Händen gewesen. Eine scheinbar unverfängliche Aussage. Und niemand ahnte, dass damit eine Warnung oder eine Befürchtung ausgesprochen sein könnte. Ihr Schlüssel in fremden Händen, das hieß vermutlich, man ist uns auf die Spur gekommen. Können Sie vermuten, in welchen, fragte dann der Magier, bezugnehmend auf die fremden Hände, in denen sich der Schlüssel befand. Nein, antwortete der Prinz, obwohl er eigentlich hätte Ja sagen müssen. Denn er dachte ja angeblich an den Armenier. Daraufhin fragte der Magier, raten Sie auch auf niemand? Und jetzt erst antwortete der Prinz, ich hatte freilich einen Gedanken, womit er zu erkennen gab, dass auch er Verdacht geschöpft hatte. Würden Sie die Person erkennen, wenn Sie sie vor sich sehen, war die nächste Frage des Magiers und die Antwort, ohne Zweifel. Jetzt hatte der Magier Gelegenheit, dem Prinzen die Person vor Augen zu führen, von der er sich bespitzelt fühlte. Und der Prinz konnte zum Ausdruck bringen, ob es die Nämliche sei, von der auch er sich verfolgt glaubte. Wir, die wir der ganzen Szene beiwohnten, können nicht einmal mit Sicherheit wissen, ob das Bild, das der Magier den Prinzen hat sehen lassen, den Armenier darstellte oder vielleicht eine ganz andere Person. Wir nahmen es nur an. Das sind doch alles recht zweifelhafte Theorien. Damit werden Sie niemanden beeindrucken. Warten Sie es ab. Wenn der Prinz, wie Sie die Kühnheit zu behaupten haben, seinen Cousin hätte ernstlich aus dieser Welt schaffen lassen, warum hat er dann nicht eben diesen Cousin als Geist auftreten lassen? Ich meine, der Geist des Cousins hätte ihn doch von jedem Verdacht freisprechen können. Mylord, Sie vergessen, dass ja ursprünglich gar kein Verdacht erhoben war. Und was Ihren Cousin anbelangt... Die erste schattenhafte Geistererscheinung wurde doch durch eine zweite körperliche verdrängt. Was hätte denn Ihrer Meinung nach diese letztere mir für eine Botschaft bringen sollen? Keine Botschaft. Eine Warnung, vermute ich. Eine Warnung? Von wem? Vom Armenier. Oder besser gesagt, vom Russen. Denn als solcher hatte sich ja der Armenier in unsere Gesellschaft eingeschlichen. Ich denke mir, dass der Russe, also beziehungsweise Armenier, beziehungsweise der Offizier der Staatsinquisition, in dem er die letztere Rolle spielte, den Magier gezwungen hat, seinem ersten Geist noch einen zweiten hinterherzuschicken. Wozu aber diese Erschwernis, wenn doch die zweite Erscheinung die Fragen des Prinzen, wie uns der Magier versicherte, in etwa der gleichen Weise beantwortete wie die erste? Ich glaube nicht, dass in diesem Punkt der Magier die Wahrheit gesprochen hat. Ich glaube auch nicht, dass der Prinz in der zweiten Erscheinung seinen Freund Lanoir erkannt hat. Nicht? Wen denn sonst? Ich vermute, seinen verstorbenen Cousin. Aber er hat doch diesen Geist mit Lanoir angeredet. Ja, weil der Geist ist gegenwärtig die Falle, die man ihm stellen wollte, umging. Anders als dieser Lorenzo in der Erzählung des Magiers, der, als er die Erscheinung seines ermordeten Bruders erkannte, zusammenbrach, bewahrte der Prinz seine Fassung. Er sprach die Erscheinung, die eigentlich seinen Cousin darstellen sollte, kurzerhand mit Lanoir an und vermied so den drohenden Eklat. Aber die Erscheinung stand doch Rede und Antwort, obwohl sie mit dem Namen Lanoir angeredet wurde. Die Gestalt konnte nur die Antworten geben, die man ihr vorher einstudiert hatte. Und die passten oft ganz und gar nicht zu den gestellten Fragen. Zum Beispiel, der Prinz fragte, bist du glücklich, Lanoir? Darauf kam die Antwort, Gott hat gerichtet. Oder, woher kommst du? Antwort, die Ewigkeit ist stumm. Nur der Frage, kann ich dir auf dieser Welt noch einen Dienst erweisen? Folgte eine zutreffende Antwort. Keinen, als an dich selbst zu denken. Aber ist nicht der Magier über die zweite Erscheinung zu Tode erschrocken? Und ist er nicht gar, als er des Armeniers ansichtig wurde, in Ohnmacht gefallen? Einen Gaukler und Schauspieler, und unser Magier ist ohne Zweifel auch ein Meister in der Verstellungskunst, kostet es sicher weniger Mühe, das Bewusstsein als unser einen, eine Träne zu verlieren. Warum hat ihn dann aber der Armenier verhaften lassen? Der Armenier ging davon aus, dass der Gauner in Gefangenschaft viel nützlicher wäre als in Freiheit. Denn einen Kerkerinsassen würde niemand verdächtigen, Spitzeldienste zu tun. Am allerwenigsten für die, die ihn eingesperrt haben. Sie glauben also, der Magier soll für den Armenier Spitzeldienste tun? Glauben Sie das nicht? Und wen soll er bespitzeln? Den Prinzen. Wen sonst? Aber was will denn der Armenier vom Prinzen? Ich denke, er will ihn vernichten. Und der Magier ist sein Instrument. Ich denke aber auch, dass der Prinz das inzwischen weiß. Seit unserem Besuch im Gefängnis hat er offenbar erkannt, dass er sein Vertrauen einem Unwürdigen geschenkt hat. Ich habe den Prinzen selten so bitter erlebt wie in dem Augenblick, als er merkte, dass er von dem Schuft hintergangen wurde. Aber er sollte sich vielleicht selbst zu diesem Hergang äußern. Ich hoffe, lieber Graf, Sie erwarten nicht, dass ich Ihnen alle hier vorgetragenen Vermutungen bestätige. Aber in einem gebe ich Ihnen recht. Diesen Schurken habe ich zu spät durchschaut. Seine Unaufrichtigkeit und Falschheit schlug mir mit fast jeder seiner Äußerungen deutlicher entgegen. Dass er den Armenier, den wir ja inzwischen alle als Offizier der Staatsinquisition hatten nennen hören, weiterhin als ein mit übernatürlichen Kräften ausgestattetes höheres Wesen darzustellen versuchte, mag noch hingehen. Und dass er uns dieses unsinnige Märchen von dem Brudermord erzählte, verdient eigentlich gar keine Aufmerksamkeit, aber... Wenn man davon absieht, dass dieses Märchen gewisse Ähnlichkeiten mit gewissen wahren Begebenheiten aufweist. Ich glaube, Sie gut genug zu kennen, lieber Graf, um zu wissen, dass Ihre kleinen Bosheiten lediglich der Erheiterung dienen sollen, nicht der Verunglimpfung eines Freundes. Ich nehme also Ihre Bemerkung wohlwollend zur Kenntnis, ohne mich weiter darauf einzulassen. Richtig erregt hat Sie aber doch ganz offensichtlich der Schwindel mit dem Ring. War es wirklich nur die Unwahrheit, die Sie so in Zorn versetzte? Mehr vielleicht noch die Unverfrorenheit, mit der ein Mörder oder zumindest der Mitwisser eines Mörders Ahnungslosigkeit und Unschuld vortäuscht. Ich halte es übrigens für mehr als wahrscheinlich, wer will das hier aufklären, dass er selbst es war, der, wenn auch im Auftrag eines anderen, den Mord begangen hat. Ganz so, wie es in meiner Hypothese auch in Ihrem Fall gewesen sein könnte. Nun ja, Sie sehen selbst, wohin uns unsere Verdächtigungen führen können, wenn Lüge, Unaufrichtigkeit und Bosheit zwischen uns stehen. Doch um auf den Magier zurückzukommen. Ich hatte zuerst, das kann ich mit gutem Gewissen behaupten, nicht die geringsten Vorbehalte gegen ihn. Ich wollte sogar in einer Anwallung von Mitgefühl seine Verhaftung verhindern. Denn ich sah ja in ihm nur einen Geisterbeschwörer, keinen Verbrecher. Obwohl Sie es hypothetisch gesehen hätten besser wissen müssen. Sie haben recht. Ich bin ein miserabler Menschenkenner. Gesetzt, er würde Sie verleumden. Man würde ihm nicht glauben. Aber Sie wissen inzwischen, dass er für die Staatsinquisition arbeitet. Und für Sie Spitzeldienste tut. Warum sollte er nicht, sagen wir, um sich selbst in ein besseres Licht zu stellen, Sie mir nichts, dir nichts denunzieren? So wie er möglicherweise jenen Lorenzo denunziert hat. Finden Sie nicht, dass die Geschichte, die er uns vorgesetzt hat, Ihnen zur Warnung dienen sollte? Wieso meinen Sie das? Glauben Sie nicht, dass die Intrigen dieses Schurken nach einem bestimmten Ritus ablaufen? Doch. Aber ich bin überrascht, diese Theorie aus Ihrem Munde zu hören. Wie sieht Ihrer Meinung nach dieser Ritus aus? Zuerst erfolgt die Geisterbeschwörung mit dem Auftritt einer Erscheinung. Als nächstes taucht der Armenier, Russe, Franziskaner oder welche Maskerade er nun gerade tragen mag, auf. Dann kommt eine zweite Erscheinung ins Spiel, die gewissermaßen das Opfer zermürbt. In ihrem Falle rief diese Gestalt, Gott hat gerichtet. Im Falle jenes Ermordeten in der Erzählung des Schurken verkündete sie, das ist meines Mörders Stimme. Beide Male bringt man diese zweite Erscheinung mit dem Fremden in Verbindung. Beide Male verliert unser Freund der Magier bei dieser Gelegenheit das Bewusstsein. Sie sind nicht der Mann, Prinz, der eine solche Duplizität der Vorkommnisse für Zufälle hält. Mir jedenfalls erscheint es als sicher, dass der vermeintliche Geisterbeschwörer dem Armenier bzw. Staatsinquisitor auf diese hinterhältige und niederträchtige Weise seine Opfer zuspielt. Wobei hier gar nicht untersucht zu werden braucht, ob diese Opfer schuldig oder nicht schuldig sind. Und was ziehen Sie aus all dem für Schlüsse? Dass das Pflaster hier in Venedig für Sie heiß zu werden beginnt. Da mögen Sie recht haben. Aber wieso denn, gnädigster Herr? Wollen Sie etwa als Unschuldiger fliehen vor einer bösen Kreatur und vor einer Inquisition, die Ihnen nichts anhaben kann? Sind Sie im letzteren Fall so sicher? Sie haben nichts zu verbergen. Sie haben keine Schuld auf sich geladen. Wir alle, mein guter Freund, laden im Laufe unseres Lebens Schuld auf uns. Wissentlich und unwissentlich. Dann wollen Sie also kapitulieren? Was raten Sie, Graf? Gesetzt, Sie hätten sich nichts vorzuwerfen. Dann wäre es bedauerlich, wenn Sie sich unnötig gefährden würden. Gesetzt, Sie hätten einen Thronfolger beseitigen lassen, wäre es unverzeihlich, wenn Sie sich Ihren künftigen Staatsgeschäften versagen würden. Sehr gut, Graf. Sehr gut. Sie haben die Veranlagung zum Diplomaten. Ich werde, gesetzt, dass ich je, obwohl ich selbst diese Aussicht gering achte, das Amt eines Landesfürsten bekleide, mich Ihrer erinnern, wenn es gilt, einen königlichen Berater zu berufen. Gesetzt nun, Ihre Hypothese, die in der Tat nicht wenig dazu beigetragen hat, mich ungeachtet aller Unerquicklichkeiten der letzten Tage zu erheitern und auch nachdenklich zu machen, gesetzt also Ihre Hypothese träfe zu. Wie würden Sie als Freund und Kritiker meines Wesens über mich urteilen? Ich würde sagen, gesetzt, Sie würden der Erbe Ihres Throns. Er hatte Anlage zum edlen Menschen. Gesetzt aber, Sie wären ein edler Mensch, würde ich sagen. Er hatte keine Anlage zum Thronerben.